XTC. Drei Buchstaben, ein paar Interpretationsmöglichkeiten, aber nur eine Band. Eine der besten und langlebigsten, die die späten 70er Jahre hervorgebracht haben. XTC, ein Playback im Nachtmix im Radiofestival der ARD. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Gietzelt. Yes. This is Pop, um einmal klarzustellen, um was es sich handelt. Und außer als Pop wurde die Musik von XTC als New Wave gehandelt. XTC waren anfangs leicht nervös und unruhig. Später haben sie Popsongs geschrieben, die in all ihrer Eigenart mitsingbar und leicht zugänglich waren. Smart, originell, speziell. Und wenn wir sie heute hören, stellen wir fest, die Songs von XTC sind zeitlos. Was gibt es für ein größeres Kompliment? Can't you see? Love. Interessanterweise gab es zwei Songwriter bei Ecstasy, obwohl meistens doch nur von einem gesprochen wird, von Andy Partridge, dem Sänger und Gitarristen. Aber auch der Bassist Colin Moulding ist verantwortlich für ein paar der bekanntesten Stücke von Ecstasy. Es gab zwar einige Songs, die in die Nähe bzw. in die unteren Bereiche der Charts gelangten, dennoch galten Ecstasy als eine Band mit dem tragischen Schicksal vieler ihrer Zeitgenossen, von Kritikern immer hochgeschätzt zu werden, aber beim Publikum und kommerziell nie wirklich erfolgreich zu sein. Offenbar waren Ecstasy immer einen Schritt neben dem, was gerade angesagt war. happy. He must be happy. He must be happy in his world. XTC, gegründet 1976, Punk brach gerade durch. XTC waren von den Glamrock-Bands beeindruckt und von den New York Dolls. Terry Chambers und Colin Moulding waren zuerst beieinander, aber Andy Partridge war bald mit im Boot. Es gab ein paar Umbenennungen, bis man zu dem unübertroffen guten Bandnamen XTC fand. Einen Plattenvertrag gab es auch recht schnell und die Kritiker waren begeistert. White Music hieß die erste Platte. Und da konnte man schon ahnen, dass es sich bei XTC um Meister von Wortspielen und Anspielungen handelte. Für ein Skandälchen sorgte ihr Stück Statue of Liberty. Weil Andy Partridge so Anzügliches sang wie »Ich segle unter deinem T-Shirt«, wurde die Single gleich mal aus dem Programm der BBC verbannt. Jealous of the ships with whom you flirt. Textlich hatten XTC immer etwas zu bieten und nur wenige Bands haben je so viel Bereitschaft zu Selbstironie gezeigt. Von fröhlicher Dummheit hören wir in den Texten und davon, dass sie es einfach nicht hinbekommen, einen wirklichen Hit zu schreiben. Das Ganze in unbeschreiblich guter Laune. Aber offensichtlich standen sich XTC auch selbst ein bisschen im Weg. Einen weiteren ihrer dann doch relativ bekannt gewordenen Songs hatten sie beispielsweise auf die B-Seite einer Single gepackt. Dear God. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer. But all the people that you made in your image, see them starving on their feet. Cause they don't get enough to eat. Das zweite Album, Go To, von XTC erschien sehr bald nach dem ersten und es fiel schon optisch auf. Auf dem Cover war reiner Text zu sehen, weiß auf schwarz. Es war von dem englischen Graphic Design Team Hypnosis gemacht worden, das auch für Plattencover von Größen wie Pink Floyd, Led Zeppelin und Wishbone Ash, also damaligen super erfolgreichen Bands, verantwortlich war. Es war sozusagen eine kleine Theorie von Graphic Design und Werbung. Und der Text beginnt mit This is a record cover. This writing is the design upon the record. The design is to help sell the record. Und so weiter. Mit Go To machten XTC noch etwas, was heute gang und gäbe ist, nämlich Zahlen mit Bedeutungen anreichern. Die Zahl 2 sollte also nicht nur 2 heißen, 2 für die zweite Platte, sondern auch nach. Also XTC Go To. Begleitet wurde die Veröffentlichung von Go To von Go Plus, einer limitierten Platte mit 5 der Tracks von Go 2 in einer Art Dub-Version unter anderen Titeln. Sehr stranges Zeug. Dance With Me, Germany. XTC mit einem Stück aus ihrer Dub-Platte von 1978. Nicht unbedingt legendär, aber auf jeden Fall ein besonderes Experiment und das war nicht das einzige. 1985 erschien plötzlich eine Band namens The Dukes of Stratosphere auf dem Markt und schon bald kursierten die Gerüchte, es seien eigentlich XTC und so war es auch. Nach der zunächst erschienenen EP folgte 2 Jahre später eine LP der Dukes of Stratosphere und es war bald ein offenes Geheimnis, dass Sir John Johns, Andy Partridge, The Red Curtain, Colin Moulding und Lord Cornelius Plum David Gregory von XTC waren. Außerdem spielte noch Gregorys Bruder Ian als E.I.E.I. Owen mit. XTC waren als die Dukes so psychedelisch, so britisch und so 60s wie nie. Die Platte hieß Sonic Sunspot, geschrieben Psonic Sunspot, psychedelisch eben. Und Andy Partridge alias John Johns kündigte sie an mit den Worten: Wir haben 18 Jahre auf unseren Tapes gesessen und gewartet, bis die Welt reif für unsere Musik ist. Auf ihrem Album Skylarking bedankten sich XTC später dann wiederum bei den Dukes, dass sie sich die Gitarren der Dukes hätten ausleihen dürfen. Englischer Humor. She's a little lighthouse when she opens up her huge eyes and screams of diamonds. Shoot up to her waiting whiskey in her brilliant love. Die Beatles und die Kinks und Syd Barrett. Sie alle hatten Ecstasy im Geiste in die Dukes of Stratosphere mit reingepackt. Aber sie waren auch als Ecstasy eine durch und durch britische Band. Hören wir den Bürgermeister von Simpleton. Manche Songs von Ecstasy haben Hymnencharakter, sind mitsingbar und bleiben im Ohr. Was in dieser Zeit, also Ende der 70er und Anfang der 80er, für die Fans alternativer Musik ein Problem sein konnte. Denn alternative Musik, das war damals Punk. Und der Punk-Fraktion waren Ecstasy viel zu lieblich und zu Melodien verliebt. Streicher und Flöten gingen definitiv nicht. Dem Mainstream waren sie wiederum anfangs zu nervös. Immerhin hatten sie mit Making Plans for Nigel 1979 einen kleinen Hit in den USA und landeten damit sogar in den Charts auf Nummer 37. Das folgende Album klang dann auch gleich deutlich beruhigter und auch die Engländer hatten Freude daran, konnten sie doch immerhin Ähnlichkeiten zu den Kings und Beatles entdecken. Thank you. Grass mit einem typischen XTC-Text. Wir nehmen ein Stolpern als kleine Ausrede, um ein bisschen rumzufummeln. All diese wunderbaren Dinge, die wir damals im Gras machten, als wir auf Gras waren. Hier ist der Nachtmix im ARD-Radio-Festival heute mit einem Playback über XTC. Am Mikrofon Sabine Gietzelt. And all Andy Partridge hatte Zeit seines Lebens massive Bühnenangst. Er nahm Medikamente und versuchte, die Auftritte irgendwie durchzustehen. Aber irgendwann war es soweit, dass es nicht mehr klappte. 1982 hatte Andy Partridge einen Nervenzusammenbruch und XTC hörten auf zu touren, machten aber weiter Platten. XTC wurden eine Studioband. Natürlich fand es Virgin, die Plattenfirma von XTC, gar nicht gut, dass ihre Band nicht auch ihr Produkt mit Live-Auftritten bewerben wollte oder konnte. Es gab massive Probleme deswegen. Es gab Probleme wegen nicht abgerechneter Tantiemen, es gab Probleme mit neuen Produzenten, Vertragsprobleme, Probleme mit dem Management und es gab bandinterne Probleme, weil der eine auftreten wollte und der andere nicht konnte. Und es wurde immer offensichtlicher, dass Bands aus dem Umfeld von XTC, wie etwa The Clash, einfach mehr Erfolg hatten. Living through another tune. XTC waren seit 1977 bei Virgin unter Vertrag. Allerdings veröffentlichten sie in den letzten Jahren dort so gut wie nichts mehr, außer ein paar Best-of- und Singles-Compilations. Es gab eine lange Pause, die bis 1999 dauerte. Dann kamen XTC wieder. Doch auch der langjährige Gitarrist hörte schließlich auf. Es blieben Partridge und Moulding. 2006 hieß es dann, dass sich auch die Wege von Moulding und Partridge getrennt hatten. Trotzdem sind XTC eine der langlebigsten Bands aus einer Zeit gewesen, in der musikalisch neue Wege gegangen wurden. Und wir bleiben dabei. Es war auch eine der besten aus dieser Zeit. Oh, Die Playlist zur Sendung zum Playback im Nachtmix über XTC gibt es auf der Nachtmix-Seite unter bayern2.de und außerdem ist die Sendung in der ARD-Mediathek 7 Tage lang nachzuhören. Eine schöne Nacht wünscht Sabine Gietzelt mit dem Mann, der in seinen Songs die Liebe ermordet, sie aber auch genauso immer wieder gefeiert hat. Dein Herz ist die Beatbox der Schmerzen. Andy Partridge und XTC. Some folks see the world as a stone, concrete daubed in dull monotone. Your heart is the big box of pains, another's the canvas word. Is the big box of paint? How colored the flowers all spilled as they huddled there in petal prayer. They told me this as I knelt there. Wrapped in gray.